Kapitel 11. Letztes Jahr war Eva in Deutschland, in Köln. Da war Karneval. Eva war auf einer Karnevalsparty. Da hat sie Make-up ausprobiert. Eyeliner, Rouge und roten Lippenstift. Vier attraktive Männer haben mit Eva getanzt. Eva war schockiert. Seit dem Karneval denkt sie, die meisten Männer sind primitiv. Kapitel 12. Auf der Straße gehen die Leute schnell. Sie sprechen nicht. Sie schauen nicht in die Schaufenster. Sie sitzen nicht auf den Bänken an der Straßenkreuzung. Das ist normal bei minus 10 Grad und 15 Zentimeter Schnee. Eva denkt, ich möchte nicht mehr allein sein. Kapitel 13. Eva sieht ein Internetcafé. Der Preis ist 1 Euro pro Stunde. 1 Euro kann Eva bezahlen. Eva geht in das Internetcafé. Sie setzt sich an einen Computer. Sie geht auf Google und schreibt Dating Wien. Kapitel 14. Auf Position 1 kommt Prinz und Prinzessin. Dating im Internet. Eva klickt auf Position 1. Da kommt Willkommen bei Prinz und Prinzessin. Eva liest, bei Prinz und Prinzessin ist es leicht, einen Partner zu finden. Die Partnersuche kostet 19 Euro pro Monat. Für Frauen ist die Partnersuche gratis. Eva denkt, super. Kapitel 15. Eva klickt auf das Feld Gratis registrieren. Sie schreibt ihren Namen, ein Passwort und einen Nickname. Ihr Nickname ist Maria Theresia. Dann aktiviert sie ihren Account. Jetzt muss Eva eine virtuelle Visitenkarte ausfüllen. Eva denkt, was soll ich schreiben? Attraktiv, intelligent, sexy?